Als sie das Grabmal errichtet, wollten sie abziehen. Achilleus hielt da die Mannen zurück, hieß in weitem Kreise sie sitzen und holt die Kampfpreise her aus den Schiffen. Dreifüße, Kessel, Pferde und Maultiere auch und der Rinder kraftvolle Häupter, schön gegürtete Frauen und gräulich schimmerndes Eisen. Für die Gespanne zuerst setzte aus er als herrliche Preise, eine Frau zu gewinnen, geschickt in trefflichen Werken, und einen Dreifuß von 22 Maß, der gehenkelt, für den ersten. Dem zweiten setzte er aus eine Stute, sechsjährig, ungezähmt, die ein Maultierfüllen im Bauch trug. Einen Kessel dem dritten, der nie übers Feuer gesetzt war, einen schönen, vier Maße fassenden, immer noch blanken. Aber dem vierten setzte er aus von Gold zwei Talente und einen brandneuen Topf, der doppelt gehenkelt, dem fünften. Aufrecht trat hin der Pelide und sprach vor den Männern von Argos: Atreus Sohn und ihr anderen gutgeschienten Achaier, das sind die Preise, die hier im Ring auf die Wettkämpfer warten. Wenn wir Achaier jetzt einem andern zu Ehren hier kämpften, nähme ich wohl den ersten Preis und trüg ihn zur Hütte. Wisst ihr doch, dass meine Pferde weit sind an Kraft überlegen, denn unsterblich sind sie. Poseidon schenkte sie Peleus, meinem Vater, und der wieder hat sie mir übergeben. Aber wahrhaftig, ich bleibe hier, und die einhufgen Pferde, welche die edle Kraft eines solchen Lenkers verloren, eines Sanften, der ihnen sehr oft die Mähnen mit lauterem Wasser gewaschen und Feuchte des Öles darüber gegossen. Reglos stehen die beiden da, ihn betrauernd, zu Boden hängen die Mähnen. So stehen sie da bekümmerten Herzens. Aber ihr andern macht euch bereit, wer im Heer der Achaier seinen Pferden vertraut und den Wagen den sicher gefügten. Sprach's der Pelide. Da sammelten schnell sich die Lenker der Wagen. Weitaus als erster stand Eumelos auf, der Herrscher der Männer, Admetos eigener Sohn, der in der Lenkkunst hervorstach. Nach ihm erhob sich des Tydeus Sohn Diomedes, der Starke, und er schirrte die Pferde des Tros ins Joch, die er jüngst erst dem Aeneas geraubt, den hatte errettet Apollon. Nach ihm erhob sich des Atreus Sohn Menelaos, der Blonde, Zeus entsprossen, und schirrte ins Joch die Pferde, die Schnellen, seinen eigenen Podargos und Aite, das Pferd Agamemnons, dem Agamemnon geschenkt von Anchises Sohn Echepolos. Denn der wollte ihm nicht nach der windigen Ilios folgen, sondern daheim das Leben genießen. Gewaltigen Reichtum hatte Zeus ihm geschenkt, und in Sikion wohnt er dem Weiten. Aite nun schirrte jener ins Joch, die drauf brannte zu rennen. Aber Antilochos schirrte als Vierter die Pferde mit schönen Mähnen, des Nestor prangender Sohn, des stolzen Gebieters, Enkel des Neleus. Ihm zogen in Pylos geborene Pferde schnelle den Wagen. Sein Vater riet nun, nah zu ihm tretend, ihm verständig zum Guten, der selbst schon gewitzt und geschickt war: Wahrlich, so jung du auch bist, Antilochos, taten dir Liebes, Zeus und Poseidon, und brachten dir bei die Wagenfahrkünste jeglicher Art. Drum brauchst du auch durchaus keine Belehrung. Zielmarken zu umrunden, darin bist du Meister. Doch deine Pferde sind furchtbar langsam. Das, fürcht ich, wird dein Verderben. Zwar sind schneller die Pferde der Gegner, jedoch sie verstehen selbst nicht besser als du zu fassen kluge Gedanken. Aber auf denn, mein Lieber, nimm all deine Klugheit zusammen, dass dir die Wettkampfpreise nicht aus den Händen entwischen. Können, Geschicktes, zeichnet den Holzfäller mehr aus als Stärke, und der Steuermann hält auf dem weinfarbenen Meer durch sein Können auf geradem Kurs das schnelle Schiff, das die Winde durchschütteln, und durch Können besiegt ein Wagenlenker den andern. Wer aber nur seinen Pferden und seinem Wagen vertrauend, planlos weit um das Ziel herumfährt, hierhin und dorthin, diesem irrt sein Gespann durch die Bahn, nicht kann er es zügeln. Doch wer die Vorteile kennt, und treibt er auch mindere Pferde, der blickt beständig aufs Ziel hin, biegt scharf herum und vergisst nicht, wie er zuerst sie auf Kurs gebracht mit Zügeln aus Rindshaut, sondern er lenkt sie sicher und achtet auf den, der vorausfährt. Nun nenn ich dir noch ganz deutlich das Mal, das nicht zu verfehlen. Da ragt ein dürrer Baumstumpf, ein Klafter hoch aus der Erde von einer Eich oder Fichte, der ist nicht vermodert im Regen. Auf beiden Seiten davon sind eingerammt Steine, zwei weiße, dort an der Wende des Wegs, und eben ist ringsum die Rennbahn. Entweder ist er das Mal eines Manns, der vor Zeiten gestorben, oder als Wendesäule errichtet bei früheren Menschen. Und jetzt hat ihn als Ziel bestimmt der edle Achilleus. Hart daran streifend, lenk knapp herum den Wagen, die Pferde, lehne dich selbst im gut geflochtenen Stuhle des Wagens sachte nach links von den beiden, doch stachle mit lautstarkem Zuruf an das rechte Pferd und lass ihm lockerer die Zügel, aber das linke Pferd streife dicht dir hin an der Säule, dass es dir scheint, die Narbe des wohlgefertigten Rades treff auf den äußersten Rand, doch hüt dich, den Stein zu berühren, dass du die Pferde nicht irgend verletzt und den Wagen zertrümmerst. Ein Triumph für die andern, doch Schmach und Schimpf für dich selber wäre das. Drum, mein Freund, sei vernünftig und fahre mit Vorsicht. Bist du erst in rascher Fahrt vorbei an der Säule, dann holt keiner dich ein, wird keiner vorbei an dir fahren. Triebe er auch hinter dir, Arion, den göttlichen Renner, Adrastos pfeilschnelles Pferd, das der Sippe der Götter entsprungen, oder Laomedons Rosse, die hier so tüchtig erwuchsen. So sprach Nestor des Neleus Sohn und setzte sich nieder, als seinem Sohn er hatte erklärt alle wichtigen Punkte. Meriones nun schirrte als Fünfter die schönmähnigen Pferde, und sie bestiegen die Wagen und warfen die Lose. Achilleus schüttelte sie. Gleich entsprang Antilochos Los als das erste des Nestoriden, danach des Eumelos Los des Gebieters, drauf das des Atreus Sohns Menelaos, des Lanzenberühmten. Meriones erloste den vierten Platz, und als letzten traf es den Tydeus Sohn, den weit besten die Pferde zu treiben. Aufgereiht standen sie da. Achilleus bezeichnete ihnen fern im ebenen Feld das Mahl und setzte als Wächter Phoinix, den Göttergleichen, daneben, des Vaters getreuen, dass er das Rennen sich merk und darüber die Wahrheit berichte. Alle schwangen zugleich nun die Geißeln über den Pferden, schlugen sie mit den Riemen und feuerten an sie mit scharfen Rufen, und die sprengten in Eile dahin durch die Ebene, schnell hinweg von den Schiffen, und wirbelnd stieg unter den Bäuchen Staub empor und hing in der Luft wie Gewölk oder Sturmwind, und die Mähnen flatterten da mit dem Wehen des Windes. Einmal rollten die Wagen dahin auf der nährenden Erde, dann wieder schnellten sie hoch in die Luft, doch standen die Lenker fest in den Wagenstühlen. Es pochte das Herz eines jeden, denn sie waren auf Sieg aus. Ein jeder rief zu seinen eigenen Pferden, die flogen dahin durch die Ebene und wirbelten Staub auf. Als nun die schnellen Pferde den Schlussteil der Strecke durchliefen, wieder zum grauen Meer, da erwies sich, was jeder vermochte. Gleich setzten an zu gestrecktem Galopp die Pferde und bald dann holten des Eumelos hurtige Stuten heraus einen Vorsprung und danach stießen nach vorn Diomedes männliche Rosse, die des Tros, nicht weit dahinter, sondern ganz nahe. Immer sah es aus, als wollten in Eumelos Wagen sie springen und durch ihr Schnauben wurden schon heiß ihm Rücken und Schultern, denn auf ihn ihre Schädel gesenkt, so preschten sie vorwärts. Ihn hätte er nun überholt oder doch den Sieg ihm bestritten, wenn nicht dem Sohn des Tydeus gezürnt hätte Phoibos Apollon, der ihm da aus den Händen schlug die schimmernde Geißel und dessen Augen entflossen Tränen vor Zorn und Erbitterung, weil er sah, wie die Stuten sogar noch viel eifriger rannten, während die eigenen nicht Schritt mehr hielten ohne den Stachel. Doch nicht entging es Athene, wie schnöde Apollon des Tydeus Sohn betrog, und sehr schnell stürmte nach sie dem Hirten des Kriegsvolks, gab ihm die Geißel zurück und flößte Kraft ein den Pferden. Dann aber schritt die Göttin grollend zu Admetos Sohn hin und zerschlug ihm am Wagen das Joch und ihm brachen die Stuten aus nach rechts und nach links und die Deichsel schleifte am Boden. Er selbst flog aus dem Wagen neben das Rad hin und wurde rings zerschunden, am Ellenbogen, am Mund und der Nase und zerschrammte sich über den Brauen die Stirn. Und die Augen füllten sich ihm mit Tränen, die Kraft seiner Stimme versagte. Aber vorbei lenkte Tydeus Sohn die einhufgen Pferde und preschte allen anderen weit voraus, denn Athene flößte den Pferden Kraft ein, darauf bedacht, dass er siege. Ihm auf den Fersen war Atreus Sohn Menelaos, der Blonde, aber Antilochos rief den Pferden zu seines Vaters: »Greift nun aus, auch ihr beide, und zieht den Wagen aufs Schnellste. Nein, ich gebiete ja nicht, dass ihr wetteifert mit jenen, mit des Tydiden, des streitbaren Pferden, denen jetzt Pallas Schnelligkeit gab, darauf bedacht, dass den Sieg er erringe. Doch des Atriden Gespann holt ein und bleibt nicht zurück mir eilends, damit nicht Aite euch beide mit Hohn überschütte, die doch bloß eine Stute. Was bleibt ihr zurück denn, ihr Besten? Denn so sag ich es offen und wird es gewiss sich erfüllen. Nicht wird euch Pflege zuteil mehr bei Nestor, dem Hirten des Kriegsvolks, sondern er wird euch sofort mit der Schärfe des Erzes erschlagen, wenn wir durch unsere Laxheit den minderen Kampfpreis gewinnen. Los, setzt ihm nach im Galopp und sputet euch auf das Schnellste. Das aber bringe ich selbst schlau zu Weg und will es ersinnen, an einem Engpass vorbeizuschlüpfen, nicht werd ich's verpassen. Sprach's, und die, in Furcht vor dem Zuruf ihres Gebieters, jagten noch eifriger nach, doch nur für ein Weilchen, und gleich drauf sah eine Enge des Hohlwegs Antilochos standhaft im Kampfe. Dort war ein Einbruch des Bodens, wo Winterwasser, gestautes, fortgerissen ein Stück des Wegs und ein Loch rings gebildet. Dort bremste ab Menelaos ein Rad an Rad so vermeidend, aber Antilochos lenkte vorbei die einhufgen Pferde außer der Spur, wich ein wenig aus und jagte die Bahn hin. Doch der Atride erschrak und rief zu Antilochos lauthals: »Nicht recht gescheit, Antilochos, fährst du! Zügle die Pferde! Eng ist der Weg, und du kannst mich auf breiterem bald überholen, dass du nicht, wenn mit dem Wagen du anstößt, uns beide verletzest!« Rief's, doch Antilochos trieb sogar noch viel schärfer die Pferde, sie mit dem Stachel spornend, als hätte kein Wort er vernommen. Und so weit wie ein Diskus fliegt, aus der Schulter geschleudert, den ein rüstiger Mann wirft, die Kraft seiner Jugend erprobend, so weit schossen sie vor, doch jene rückten nach hinten, die des Atriden. Er selbst ließ mit Absicht nach, sie zu treiben, dass nicht die einhufgen Pferde unterwegs kollidierten und zum Sturze brächten die gut geflochtenen Wagen, während sie selbst in den Staub hinstürzten, im Drange zu siegen. Und zu ihm sprach da schimpfend Menelaos der Blonde: Keiner, Antilochos, ist gemeiner als du von den Menschen. Troll dich, denn falsch war's, dass wir Achaier vernünftig dich nannten. Aber auch so wirst du nicht ohne Eidschwur den Kampfpreis dir holen. Als er so gesprochen, rief er zu den Pferden und sagte: Bleibt mir nur nicht zurück und stutzt, bekümmerten Herzens. Eher als euch werden diesen die Füße und Knie ermatten, ist doch beiden entschwunden die Kraft und Beherztheit der Jugend. Sprach's, und die, in Furcht vor dem Zuruf ihres Gebieters, jagten noch eifriger nach und kamen rasch diesen nahe. Doch die Argeier saßen im Ring und hielten da Ausschau nach den Pferden. Die flogen im Wirbel des Staubs durch die Ebene. Idomeneus, der Führer der Kreter, sah sie als erster, denn er saß abseits vom Ring auf einer Anhöhe mit Rundblick. Da hörte er den Zuruf des Lenkers, welcher noch fern war, merkte, wer's war, und gewahrte das Pferd, das deutlich vorauslief. Das war überall sonst ein Rotfuchs, nur auf der Stirne trug es eine Blässe, die kreisrund war wie der Vollmond. Aufrecht stellte er hin sich und sprach vor den Männern von Argos: Freunde, der Argeier, Führer, ihr und Berater, seht auch ihr die Pferde oder erkenne nur ich sie? Andere Pferde, dünkt mich, liegen in Führung, ein anderer tritt vor Augen als Lenker. So haben wohl Eumelos Stuten Schaden genommen im Feld, die hinwärts die besseren waren. Wahrlich, die sah ich als erste die Wendemarke umfahren. Jetzt aber kann ich sie nirgends sehen, obwohl mir die Augen überall spähen umher, wie ich blick auf die troische Ebene. Oder dem Lenker entglitten die Zügel vielleicht und nicht konnte glücklich erlenken ums Ziel und hatte Pech mit dem Wenden. Dort fiel er, denk ich, heraus und zerbrach dabei sich den Wagen, und ihm gingen durch die wild gewordenen Stuten. Steht doch auf und schaut selber, denn ich vermag ja nicht richtig, ihn zu erkennen. Doch scheint es mir, als wäre der Mann da aus aitolischem Blut, der im Volk von Argos gebietet, Tydeus, des Pferdebezähmers Sohn, Diomedes, der Starke. Da schalt ihn lästernd Ajas, der Schnelle, der Sohn des Oileus: Idomeneus, was schwatzt du dreist und so vorschnell? Weit weg noch jagen die leichtfüßgen Stuten dahin durch die Weite der Ebene. Nicht bist du um so viel der Jüngste bei den Argeiern, noch spähen dir am schärfsten heraus aus dem Kopf deine Augen. Doch immer schwatzt du nur wortreich daher. Was hast du es nötig, solch ein Schwätzer zu sein? Denn hier gibt's andere, bessere. Immer noch liegen dieselben Stuten in Führung wie vorher, die des Eumelos, der die Zügel hält, auf dem Wagen. Da ergrimmte und sagte zu ihm der Führer der Kreter: Ajas, du Bösgesinnter, im Zanken ein Held, doch in allem andern stehst du nach den Argeiern, denn schroff ist dein Denken. Komm, lass uns wetten. Um einen Dreifuß soll's gehen oder Kessel. Richten soll für uns beide des Atreus Sohn Agamemnon, welche Pferde voraus sind, damit durch Schaden du klug wirst. Sprach's, und sogleich fuhr Ajas, der Schnelle, der Sohn des Oileus, zornig auf, um mit ruppigen Worten ihm zu erwidern. Und da wäre der Streit zwischen beiden noch weiter gegangen, hätte Achilleus nicht selbst sich erhoben und dieses gesprochen. Nicht mehr entgegnet einander jetzt mit ruppigen Worten Ajas und Idomeneus mit so argen, denn dies wär nicht schicklich. Auch einem andern verübeltet ihr's, der solches hier täte. Nein, bleibt friedvoll sitzen im Ring und haltet da Ausschau nach den Gespannen, aber die Lenker, im Drange zu siegen, kommen in Kürze hierher. Dann erkennt ihr ein jeder die Pferde der Argeier, welche die zweiten und welche voraus sind. Sprach's, und schon ganz nah kam herangejagt der Tydide. Ständig schlug er ausholend ein auf die Pferde, die bäumten hoch sich empor und legten zurück in Eile die Strecke. Immer schossen da Körner des Staubs auf den Lenker der Zügel, und der dicht mit Gold und Zinn beschlagene Wagen sauste hinter den Rennern dahin, so daß keine tiefe Radspur entstand von den Radbeschlägen dahinter im trocknen, lockeren Sand. So flogen die beiden eiligen Laufes. Und er hielt an inmitten des Rings, und emporquoll da reichlich Schweiß von den Nacken der Rosse und Tropf von den Flanken zur Erde. Aber er selbst sprang zum Boden herab aus dem schimmernden Wagen, lehnte die Geißel ans Joch. Der kräftige Sthenelos aber zögerte nicht, sondern langte begierig sogleich nach dem Kampfpreis, gab seinen stolzen Gefährten die Frau, hinweg sie zu führen und den gehenkelten Dreifuß zu tragen. Drauf löst er die Pferde. Ihm zunächst lenkte die Pferde ins Ziel der Enkel des Neleus, der nur durch Listen, nicht Schnelligkeit Menelaos zuvorkam. Aber auch so hielt dicht bei ihm Menelaos die Renner. So weit wie vom Rade entfernt ist das Pferd, das den Lenker in gestrecktem Lauf durch die Ebene zieht, samt dem Wagen. Von dem berühren den Radreif die äußersten Spitzen des Schweifes, und ganz nahe daran läuft das Rad, und nur ein geringer Raum ist dazwischen, während es rennt durchs weite Gefilde. So knapp hinter dem edlen Antilochos blieb Menelaos nunmehr zurück, und lag anfangs sogar einen Diskuswurf hinten. Doch schnell holt er ihn ein, denn gewachsen war Agamemnons Stute die wackere Kraft, der Aite mit prächtiger Mähne. Wär da die Wettfahrt für die beiden noch weitergegangen, so hätte er ihn überholt und den Sieg ihm nicht nur bestritten. Doch Meriones, der tüchtige Gefolgsmann des Idomeneus, folgte um Speerwurfweite dem hochberühmten Atriden, denn seine Pferde mit schönen Mähnen waren sehr langsam und er selbst war der Schwächste, den Wagen zu fahren im Wettkampf.